Parzival. Zusammen mit der Erklärung, ein Minnesänger zu sein, behauptet Wolfram, dass er kein Buch schreibt. Er sagt dies mehr als einmal. Die Zusammenhänge und die Argumente sind unterirdische. Sie finden sich wieder mit einer faszinierenden Technik und einem höchst raffinierten Stil. Aber Parzival ist kein Buch. Es ist eine Dichtung. Mehr noch als das, es ist ein Drama, eine geheime Lehre, eine verschlüsselte Einweihung. Und das ist es, was uns sein Verfasser sagen will. Keiner seiner Kommentatoren und Übersetzer haben sich hiermit aufgehalten, noch waren sie in der Lage, ihn auf diese Weise zu sehen. Wolfram hat nie einen Roman zu schreiben versucht. Das interessierte ihn nicht, weil es nicht der Beruf eines Minnesängers ist. So geht es auch mir, der Parzival Wolfram von Eschenbachs, genau wie der Wagners, ist ein liturgisches und heiliges Drama, das eines ursprünglichen Minnesängers, und es ist noch mehr, ein Opus Alchimicum. Für diejenigen, die die Legende des Gral nicht kennen, weil sie den Parzival Eschenbachs nicht gelesen haben, den es in unserer wie in vielen anderen Sprachen nicht gibt, wollen wir ihn in großen Zügen erzählen. Die anderen Bücher jenes Zyklus entsprechen einem anderen Geist, genau wie die Legenden des König Arthur, obwohl The Morte d'Arthur, der Tod des Königs Arthurs von Sir Thomas Malory, manchmal die Betonungen und die Klänge der Götterdämmerung der Edda erlangt. Der Aufbau des Parzival richtet sich nach dem Plan einer gotischen Kathedrale, die in einen Kreuzgang mit 16 Kapiteln aufgeteilt ist, der Zahl der runischen Serie entsprechend, die auch die Templer als Multiplikator von 8 gebrauchten, um ihre Tempel und Schlösser zu errichten. Es ist bereits ein gralsches Geheimnis, das Kreuz ist nicht das christliche, denn es enthält eine Rose in der Mitte, eine Art Rechteck, genau wie es in den Kommentaren des englischen Übersetzers Hatto vorgestellt wurde. Die Kapitel oder Teilungen des Werkes steigen von den Wurzeln jenes Baumes empor, von unten nach oben, wie im Tristan von Thomas. Die Dichtung beginnt mit dem Lebensbericht des Vaters von Parzival, Gachmoret, einem mutigen Krieger, einem edlen Helden aus dem Hause Anjou, Sohn des Königs Gandin. Immer auf der Suche nach Turnieren, die es auszufechten gilt, wird er auf der Seite einer belagerten Königin kämpfen, Belakane, Königin von Zazamang, mit der er die Ehe eingeht, obwohl sie eine Mohrin ist, die ihn mit einem Gefühl verehrt, das an dasjenige einer Sklavin erinnert. Gachmoret verlässt sie, die schwanger ist. So geraten wir gleich zu Anfang in ein sonderbares Thema, die Verbindung Weiß und Schwarz, worauf Wolfram genau Bezug nimmt. Und auf das Verlassen von Belkane, so als ob ein Bleiben bei ihr unmöglich wäre, als ob in dieser Verbindung etwas Verbotenes läge. Gachmoret verliebt sich danach in Herzeloide, auch aus dem Hause Anjou, Enkelin von Titurel, Tochter des Frimutel und Schwester des Anfortas, des Trevrizent und der Repanse de Scheue, Könige und Prinzessin, letztere Trägerin des Gral, das heißt die Familie des Gral. Gachmoret heiratet Herzeloide und reist erneut ab in den Kampf, wo er während der Verteidigung der Ungläubigen stirbt, die die Erinnerung an seinen Namen wie den eines Helden bewahren werden. Und hier muss die Geschichte Parzivals beginnen, einziger Sohn Herzeloides, der Sohn der Witwe. Herzeloide zieht sich zurück, um mit ihrer Dienerschaft im Walde zu leben und ihren Sohn in Unkenntnis der Dinge dieser Welt und des Krieges aufwachsen lässt, einzig von den Tieren der Wildnis und seiner Mutter erzogen, wie ein reiner Tor oder rein wie ein Tor. Herzeloide wünscht unbedingt, Parzival möge den Krieg, die Turniere und Waffenspiele nicht kennenlernen, weil sie ihren Sohn nicht verlieren möchte, wie sie ihren Gatten verlor. Doch die Vorsicht Herzeloides und ihrer treuen Diener nützen nichts. Parzival jagt im Wald mit einem selbstgemachten Bogen. Eines Tages trifft er drei Ritter auf feurigen Streitrössern mit glänzenden Rüstungen voller Kleinodien, die sich verirrt hatten. Der Knabe glaubte, Götter vor sich zu haben. Sie hielten ihre Reittiere an und fragten ihn, wo sie sich befinden. Seine Antwort war die eines reinen Toren. Doch diese Krieger waren von der blendenden Schönheit des Knaben entzückt, ihm auf alle seine kindlichen Fragen liebenswürdig Antwort gebend. So erfährt Parzival, was die fahrenden Ritter sind. Hierzu möchten wir einen interessanten Aspekt hervorheben, welch ein Unterschied zwischen dem Ruhm, dem Reichtum und dem Glanz der nordischen Sage, um uns die Herren, die Götter, die Himmlischen vorzustellen. Nichts von jener jüdisch-christlichen Demütigkeit und Schwärmerei für die Armut, die Missgestaltung der Armen im Geiste. Die höheren Wesen sind schön und genießen die Größe der Höhen und des verdienten Reichtums, wie Göring. In der ganzen Dichtung des Parzival erscheinen niemals Plebejer, das Volk, die Niederen, nicht einmal Diener erscheinen im Bericht. Höchstens, dass die schönen Pagen angetan mit Samt und Seide erwähnt werden. Die Einsiedler sind Könige, die dem Glanz des Krieges und des Hofes entsagen zugunsten der noch prächtigeren Gaben des Geisteslebens und des unmittelbaren Umganges mit der Göttlichkeit. Es fällt uns leicht, die Esoterik dieses ersten Teiles des Berichtes zu erkennen, vor allem nachdem wir durch diese Seiten unseres eigenen Werkes schon so weit fortgeschritten sind, um uns auf bereits gesagte Dinge zu beziehen, die mit Parzivals Jugend in Verbindung stehen. Ein Sohn der Witwe, die im mütterlichen Wald lebt, rein wie ein Tor, der jedoch durch die Mitte gespalten ist, unvollständig, geteilt, wie alles nach der ersten Geburt auf dieser Erde des Kali-Yuga, des Verlustes von Hyperborea sein wird. Die irdische Mutter versucht, ihn zurückzuhalten. Ihr Witwentum stellt in diesem Falle keinen positiven Aspekt dar, obwohl sie eine Nachfahrin eines göttlichen Geschlechts, der Gralskönige ist, die einen Auserwählten der polaren Sippe geboren hat.